ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Wir hören uns durch 100 Jahre Hörspiel. Mein Name ist Jörg Albrecht und mir gegenüber sitzt, wie immer, Nora Gomringer, hallo. Wir hören wichtige Stücke, die ja oft ganz tief ins Mark ihrer Entstehungszeit treffen und im besten Fall auch uns ins Mark. Und so ein Stück ist das, was du mitgebracht hast, Nora. Ja, draußen vor der Tür, Wolfgang Borchert. Viele haben es vielleicht sogar noch in der Schule gelesen, mitbekommen, als Theaterstück präsentiert bekommen. Aber hier als Hörstück ist es besonders eindrücklich, fand ich. 1947 erst Sendung. Und was passiert? Der Unteroffizier Beckmann kommt nach Arbeitslager und Kriegsgefangenschaft in Sibirien nach Hause zurück und findet seine Frau bzw. sein ganzes Leben quasi nicht mehr vor, kann nicht anknüpfen und sich wieder einfügen, heilen damit eben auch, sondern fühlt sich so abgestoßen, er will sich das Leben nehmen. Er geht in die Elbe und auf einmal, und das fand ich ganz toll, spricht eben auch die Elbe. Und die Elbe sagt, ich will dich nicht. Ne? Also wenn jetzt sich hier jeder das Leben nehmen würde, so in der Art. Und sie spuckt ihn aus bei Blankenese und so wird es ein eigentlich fast wie im Charles Dickenschen Weihnachtsmärchen eine Begegnungsrunde mit allen möglichen Geistern der Vergangenheit des Lebens Beckmanns. Ja. Und diese Aufarbeitung und dieses überall Abprallen, das ist die Geschichte von draußen vor der Tür. Ja, und das wird ja also ganz pur eigentlich umgesetzt. Ne? Also wir haben einerseits so ein bisschen Atmosphäre, also Wind und Wasser kommen zwischendurch mal, aber sonst ist das ja sehr, sehr auf den Text und das Sprechen reduziert und hat dadurch, finde ich, auch immer noch was, wo wir heute mit den Hörerfahrungen sehr anknüpfen können. Es ist auch ein extrem rhythmischer Text und das hilft dabei auch, dass diese Wucht entsteht, die uns eben trifft. Es ist vielleicht ein bisschen in der Struktur einfach vergleichbar, auch mit dem Stück Die Zikaden von Ingeborg Bachmann, das wir auch in diesem Podcast hören. Und verschiedene Begegnungen, aber es ist ganz anders als bei Bachmann, eine Revue, in der diese zerfaserte Menschlichkeit in der Nachkriegszeit greifbar wird und in der das Morden auf eine andere Weise weitergeht. Also an einer Stelle heißt es ja auch, wir werden jeden Tag ermordet und jeden Tag begehen wir einen Mord. Mhm. Also diese Brutalität, das nicht mehr vorhandene menschliche Miteinander, das jetzt auch nicht aus dem Stegreif wieder da sein kann, das ist eigentlich der Kern des Stückes. Mhm. Und ich habe es gehört, auch mit einer Freude an dem, was da passiert und wie es gemacht wird, aber gleichzeitig auch trifft die Wucht schon in den Magen. Denn die Kriege gehen weiter und wir wissen, solche Geschichten passieren an vielen Plätzen, an vielen Stellen der Welt, gerade oder bald auch wieder oder ähnlich. Also was natürlich auch eindrücklich ist, ist, dass er selber, also Februar 47 wird das Stück im Radio urgesendet, im November 47 uraufgeführt auf der Bühne. Einen Tag vorher stirbt er. Und für mich bleibt doch einfach die Kraft dieses Textes eine unglaubliche Präsenz, die nicht verloren gegangen ist über die vielen Jahrzehnte. Da sind wir uns ganz einig. Wolfgang Borchert draußen vor der Tür, Ton ab. Hier kommt ein Mann nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann, sehr lange, vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Äußerlich scheint er ein naher Verwandter jener Gebilde zu sein, die auf den Feldern stehen, um die Vögel und abends manchmal auch die Menschen zu erschrecken. Innerlich auch. Er hat 1000 Tage draußen in der Kälte gewartet. Und als Eintrittsgeld musste er noch mit seiner Kniescheibe bezahlen. Und nachdem er nun 1000 Nächte draußen in der Kälte gewartet hat, kommt er endlich doch noch nach Hause. Ein Mann kommt nach Deutschland. Und da erlebt er einen ganz tollen Film. Er muss sich während der Vorstellung mehrmals in den Arm kneifen, denn er weiß nicht, ob er wacht oder träumt. Aber dann sieht er, dass es rechts und links neben ihm noch mehr Leute gibt, die alle dasselbe erleben. Und er denkt, dass es dann doch wohl die Wahrheit sein muss.